Aus der Schenke klingt ein lustig Lied und der Brummbass vom Strom und die Pauke vom Bumm. Schneider Seppel hüpft mit seiner Fiedel um das Riesel herum, wie dumm, wie dumm. Das Riesel vom bayerischen Wald, von Rio hat zwei Eugern so treu und ihr Herz ist noch frei. Die Buben vom bayerischen Wald, Olrio, sind verliebt wie die Kater im Mai. Ja, im Mai. Mal lacht sie zum Seppel, zum Toni, aber sonntags beim Tanz ist der Franz, ja, der Franz. Das Riesel vom bayerischen Wald, Olrio, liebt ja alle und keinen, oho. Das Riesel holen, da schreit Franzl ganz laut, du, das ist meine Braut. Und dann sind die zwei schon beim Versohlen, die Musik spielt dazu, Didel-Du, Didel-Du. Das Riesel vom bayerischen Wald, Olrio, hat zwei Eugen so treu und ihr Herz ist noch frei. Die Buben vom bayerischen Wald, Olrio, sind verliebt wie die Kater im Mai. Ja, im Mai. Mal lacht sie zum Seppel, zum Toni, aber sonntags beim Tanz, da ist der Franz, ja, der Franz. Das Riesel vom bayerischen Wald, Olrio, liebt ja alle und keinen, oho. Ja, Franz. Das Riesel vom bayerischen Wald, Olrio, liebt ja alle und keinen, oho.